Deutschlandfunk Kultur Länderreport. So niedrig wie seit Jahrzehnten nicht ist das Wirtschaftswachstum in China und der Handelsstreit zwischen dem Reich der Mitte und dem Amerika unter Donald Trump ist bei Weitem noch nicht ausgestanden. Warum erzähle ich Ihnen das hier im Länderreport? Weil deutsche Unternehmen durchaus davon profitieren, ausgerechnet dort, wo die Wirtschaft nicht immer so brummt, nämlich im vorpommerschen Hinterland. Und wer wissen will, wie nicht nur die chinesische Wirtschaft funktioniert, sondern auch das Land, der muss ins China-Kompetenzzentrum nach Konstanz gehen. Dort spricht man nicht nur Mandarin, sondern bildet Fachleute aus, die die deutsche Exportwirtschaft dringend braucht. Und wie, das lassen wir uns gleich erklären. Ich bin Anna Brink, heute für Sie hier am Mikrofon. 7.926 Kilometer. So groß ist ganz genau die Entfernung zwischen Konstanz am Bodensee und dem Zentrum der chinesischen Hauptstadt Peking. Eine Riesendistanz also, von den unterschiedlichen Sprachen und Kulturen mal ganz zu schweigen. Und insofern spricht ja beim ersten Hinsehen wenig für allzu viele Gemeinsamkeiten zwischen der riesigen chinesischen Hauptstadt und der 70.000 Einwohnerstadt im Süden Baden-Württemberg. Und trotzdem, Konstanz ist China kulturell, aber auch ökonomisch ein wenig näher als viele andere deutsche Städte. Denn in Konstanz gibt es die Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung. Und dort wurde nun eines von bundesweit 10 China-Kompetenzzentren eröffnet. Doch funktioniert hat diese Achse, nämlich die Achse zwischen Konstanz und China, schon ziemlich lange, wie sich Thomas Wagner hat erklären lassen. Wir werden aber ganz auf Chinesisch alles. Oder besser auf Deutsch. So, natürlich, Sie reden auf Chinesisch, wie jeden Tag in Ihrem Seminarraum der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung Konstanz, kurz HTWG genannt. Der Seerhein plätschert nur einen Steinwurf entfernt munter vor sich hin, doch dafür haben die 15 Studierenden in diesem Moment keinen Blick. Denn es ist nicht die einfachste Sprache zum Lernen, aber sie funktioniert wie jede andere Sprache auch. Und wenn man die Systematik hinter der Sprache verstanden hat, lernt sich das eigentlich ganz akzeptabel. Aber man muss sich sehr viel dahinter setzen. Also man muss wirklich jeden Tag lernen, finde ich. Und dann funktioniert das auch. Wie kann man es sonst noch machen? Heiki sowieso. Janina Ricci und Leonhard Schmid sitzen konzentriert in dem Seminarraum, scheinen mit ihren Blicken regelrecht an den Lippen der Dozentin zu kleben. Sie studieren beide ein Fach, das es in dieser Form nur an der HTWG Konstanz gibt, nämlich Wirtschaftssprachen Asien und Management mit dem Schwerpunkt China. Es fing damit an, dass ich nach meinem Abitur 2013 mich dazu entschieden habe, einen Freiwilligendienst im Ausland zu absolvieren. Und da war ich für 1,5 Jahre in Yunnan, eine der ärmsten Regionen in China. Und diese 1,5 Jahre haben mich schon dahingehend geprägt, dass ich die chinesische Kultur, das Leben dort sehr spannend und faszinierend fand. Und als ich dann 2015 wiedergekommen bin, wurde mir dieser Studiengang empfohlen und rausgesucht. Ein Studiengang, den es in Konstanz schon seit Jahrzehnten gibt und der eingebettet ist in das erst kürzlich eröffnete China-Kompetenzzentrum an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Gestaltung als eine von 10 Einrichtungen dieser Art in ganz Deutschland. Das Bundesministerium für Forschung und Technologie unterstützt das China-Kompetenzzentrum in Konstanz mit 530.000 Euro über eine Laufzeit von 3 Jahren. Dass die Wahl unter anderem auf die eher kleine Hochschule in Konstanz am Bodensee fiel, hat historische Gründe. Denn dort wurden bereits die ersten Kontakte nach Shanghai geknüpft, als China noch als riesiges Entwicklungs- und Agrarland galt. Ja, das sind nun bald fast 40 Jahre, also im Jahr 1980, also ganz kurz nach der Öffnung Chinas, hat die Hochschule Konstanz schon die erste Kooperationsvereinbarung mit einer chinesischen Hochschule unterschrieben, und zwar mit der Shanghai Jiao Tong Universität, also eine der renommiertesten Hochschulen Chinas. Erinnert sich Helena Obendick, Sinologin und Leiterin des neuen China-Kompetenzzentrums am Bodensee. Persönliche Beziehungen waren seinerzeit für den Brückenschlag zwischen Konstanz und Shanghai ausschlaggebend. Das war so, wie das letztendlich oft ist, dass es dann doch persönliche Beziehungen sind, die so eine große Rolle spielen bei der Entwicklung von Hochschulpartnerschaften. Es war so, dass ein Professor der Nachrichtentechnik der Hochschule Konstanz, ein Halbchinese, bei der Suche nach seinem Vater in China nach dem Ende der Kulturrevolution seinen Vater gefunden hat, und er war Dekan einer Fakultät der Shanghai Jiao Tong Universität, und das war sozusagen der erste Kontakt. Dem dann in den darauffolgenden Jahren viele weitere folgen sollten, denn die Hochschulleitung erkannte damals bereits, welch riesiges wirtschaftliches Potenzial sich in China entfalten wird und dass es dazu gut ausgebildete Experten braucht. Und natürlich war es damals auch Politik des Landes. Also es war der damalige Ministerpräsident Lothar Späth, der auch viele China-Kooperationen mit verschiedenen Programmen gefördert hat. Und so war die Hochschule Konstanz sehr früh dabei in der Kooperation mit China. Folgerichtig kam es vor 20 Jahren dann auch zur Gründung des Studiengangs Wirtschaftssprachen Asien und Management mit Schwerpunkt China und jüngst zur Gründung des China-Kompetenzzentrums. Studierendenaustausch, die Betreuung des Studiengangs, all dies soll dort nun gebündelt und weiterentwickelt werden. Daneben soll das China-Zentrum durch Beratung und ergänzende Lehrangebote auch in klassische Studiengänge wie Maschinenbau, Elektro- und Bauingenieurwesen hineinwirken, erläutert Professor Carsten Manns, Präsident der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Gestaltung Konstanz. Das China-Zentrum wirkt vor allem, wenn Sie jetzt Bauingenieurwesen, Elektro- und Informationstechnik ansprechen, da ist ja der Masterstudiengang platziert, International Project Engineering. Da passt das natürlich hervorragend rein. Wenn wir Leute vorbereiten wollen für den weltweiten Einsatz, dann gibt es dort die entsprechende Kompetenz, um da auch erfolgreich zu sein. Aber auch, wenn Sie weiterschauen in Richtung Maschinenbau, wo das Thema Vertrieb auch schon seit fast 20 Jahren verankert ist, wenn Sie weltweit Vertrieb erfolgreich gestalten wollen, dann müssen Sie Kenntnisse haben vom Markt. Und dazu gehört dann auch als potenzieller großer Markt eben der chinesische Markt. In diesem Sinne wirkt das neue China-Zentrum auch so ein bisschen als studentisches Reisebüro. Ab nach China. Diese Möglichkeit soll grundsätzlich allen Studierenden offen stehen, so Professor Gabriele Thelen, die ebenfalls im Leitungsteam des neuen Kompetenzzentrums mitarbeitet. Wir wollen natürlich auch den Studierenden die Möglichkeit geben, ein Auslandssemester oder ein Praktikum oder etwas in der Form in China zu absolvieren. Und das sind Angebote, die haben wir an alle Studiengänge im Prinzip jetzt in Vorbereitung, dass wir da unsere Partnerhochschulen, die wir schon haben, dementsprechend auch mit einbeziehen, dass eben mehr Studierende aus den technischen Fakultäten die Möglichkeiten kriegen, auch dort vor Ort ein Praktikum zu machen beziehungsweise eben ein Auslandssemester zu studieren. Dass das neue China-Kompetenzzentrum in alle Studiengänge der Konstanzer Hochschule hineinwirkt, ist das eine. Zum anderen soll es aber auch Beratungsangebote nach außen bereitstellen. Die richten sich vor allem an die mittelständische Wirtschaft, so Professor Carsten Manns, Präsident der HTWG Konstanz. Die Weiterbildung ist genau das Thema, worauf wir dann setzen können. Das heißt, im Rahmen der Weiterbildung, denke ich mal und gehe ich auch von aus, werden wir in Zukunft auch weitere Angebote bieten, auch für Leute, die heute in der Wirtschaft sind, denen aber dieses Wissen fehlt und das Interkulturelle sich dann entsprechend aneignen können. Also wir möchten uns sicherlich auch bereitstellen als potenzielle Ansprechpartner für die Themen, für die Unternehmen hier in der Region. Unsere Ausbildung hier basiert in der Tat auf diesen drei Säulen Wirtschaft, Sprache, interkulturelle Kompetenz. Studiendekan Professor Konstantin Hassemer betreut in erster Linie den Studiengang mit China-Bezug. Vor allem die Aneignung interkultureller Kompetenz ist aus seiner Sicht ein wichtiger Baustein. Ich muss eben diese interkulturelle Sensibilität mitbringen, das heißt das Verständnis, wie tickt die andere Seite und wie kann ich versuchen, über das Verständnis der kulturellen Besonderheiten meine Ziele, meine wirtschaftlichen Ziele in dem Kommunikationsprozess auch zu erreichen. Und das ist ein Punkt, den viele deutsche Manager, die mit chinesischen Partnern ins Geschäft kommen wollen, immer noch unterschätzen. Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und China und deren Auswirkungen. Professor Zhu Jinyang stammt aus China. Er arbeitet ebenfalls im Leitungsteam des neuen Kompetenzzentrums an der Konstanzer Hochschule mit. Ich kann vielleicht also ein Beispiel das erklären. Also für die Deutschen also ist eine persönliche Beziehung im Berufsleben oft nicht so wichtig. Das aber in China ganz anders ist. Wenn man Geschäfte also erfolgreich machen möchte, muss man eigentlich zuerst eine persönliche Beziehung zu chinesischen Partnern haben. Man kann zum Beispiel im Gespräch am Abend, vielleicht am Essen, dann also persönliche Meinungen austauschen. Und ein Essen kann viel wichtiger sein als eine Verhandlung am Verhandlungstisch. Zhu Jinyang sieht seine Aufgabe im Konstanzer China-Zentrum auch darin, seinen Ansprechpartnern die Angst vor China zu nehmen. Die Angst beispielsweise, dass Patente und Geschäftsideen abgekupfert werden. Die Angst auch vor wirtschaftlicher Expansion um jeden Preis. Insofern denke ich, also ist es generell in einer Begegnung wichtig, nämlich also genauer anzuschauen, nicht also allgemein zu sagen, Chinesen sind oder Deutsche sind. Insofern habe ich keine Angst, also dass China irgendwie Deutschland aufkaufen würde. So viel Geld hat China auch nicht und China steckt im Moment in großen Schwierigkeiten. Zum Beispiel, es gibt also langsamere Wachstumsrate und die Arbeitslosigkeit und auch die Innovation ist immer noch also ein großes Problem. Ein ebenfalls großes Problem sind höchst unterschiedliche Auffassungen über die Geltung von Menschenrechten zwischen Deutschland und China. Ein Thema, das die Experten im neuen China-Kompetenzzentrum bewusst nicht verschweigen möchten. Allerdings, über was reden wir eigentlich, wenn wir Menschenrechte erwähnen? Und auch das ist was Interkulturelles. Also was ploppt auf bei den einzelnen Menschen, wenn sie denken, Menschenrechte werden verletzt? Diese Frage, glaubt Gabriele Thelen vom Leitungsteam, müsse auch wissenschaftlich erörtert werden, vor dem Hintergrund der interkulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und China. Das, was wir uns vorstellen, ist, dass wir die Menschen zusammenbringen, dass sie sich auf Augenhöhe über diese Themen auch unterhalten und auch die Realität dahinter versuchen zu verstehen, warum wird ein Thema, was bei uns sehr, sehr kritisch beurteilt wird, aber in China so gemacht. Und da wir eine Hochschule sind, also eine Bildungsinstitution, geht es darum, dass wir uns faktisch und nicht emotional darüber auseinandersetzen. Und dadurch ist uns das Thema Menschenrechte ein sehr liebes Thema, weil Auseinandersetzung und kritischer Dialog, das ist das, was wir hier wollen. Das neue China-Kompetenzzentrum in Konstanz, Thomas Wagner, hat sich kundig gemacht. Und gleich blicken wir nach Vorpommern. Dort blickt nämlich ein Unternehmen ganz aufmerksam auch nach China, nach dem Motto, das können wir auch, nämlich die Eisengießerei in Torgelow. Viel Industrie mit entsprechend gut bezahlten Arbeitsplätzen, das gab es ja nicht unbedingt im vorpommerschen Hinterland. Doch in der Uckermünder Heide nahe dem Stettiner Haff, da hält sich seit über 250 Jahren die Tradition des Eisengießens. Die Eisengießerei Torgelow, die stand schon mehrmals in ihrer Geschichte kurz vor dem Aus, doch inzwischen haben viele Errichter von Ölbohranlagen wie auch von Windkraftparks die Eisengießer in der vorpommerschen Kleinstadt entdeckt. Denn die können bis auf chinesische Gießereien weltweit fast konkurrenzlos auch sehr, sehr große Teile in einem Guss formen und das auch noch verlässlich liefern. Und welche Rolle China dabei spielt, das lassen wir uns jetzt von Silke Hasselmann erklären. Wenn Peter Krumhoff in Torgelow auf Arbeit ist, dann findet man ihn am ehesten in dem modernen Verwaltungsgebäude der Eisengießerei. Schließlich arbeitet der studierte Betriebswirt als Geschäftsführer des Unternehmens, dessen Wurzeln in die Mitte des 18. Jahrhunderts zurückreichen. Doch immer mal wieder setzt sich Krumhoff den Schutzhelm auf und begibt sich in eine völlig andere Geräusch- und Arbeitskulisse, dorthin nämlich, wo Schmelzer und Gießer umsetzen, was er an Aufträgen hereinholt. Also wir stellen große, schwere Gusskomponenten aus Eisenguss her. Die finden im Wesentlichen Eingang im Maschinenbau, in der Schwerindustrie, im Bereich Öl- und Gasexploration und vor allen Dingen im Bereich Windenergie. Das ist der Bereich des alten Schmelzbetriebes. Hier standen die drei Mittelfrequenzöfen, das heißt drei Tiegel mit einem Fassungsvermögen von 4 Tonnen. Ergänzt Karl Friedrich Kummert beim Gang durch die große Werkshalle, die in den 50er Jahren für die Großgussabteilung errichtet worden war. Sie ist der einzige noch immer aktiv genutzte Betriebsteil von damals, was man schon daran merkt, dass es hier drinnen auch im Winter heiß ist und belebt. Fast wie zu DDR-Zeiten also, als vor allem Teile für Schiffsdieselmotoren entstanden. An schwere Handarbeit erinnert sich Kummert, der 1967 als Lehrling im damaligen volkseigenen Betrieb Gießerei und Maschinenbau Max Matern begonnen hatte und später zum sogenannten Ofenchef aufstieg. Staubkräfte. Es musste viel mit Druckluftwerkzeugen gearbeitet werden, Hitze und natürlich auch alles mit Hand. Das heißt, die 4 Tonnen Eisen wurden mit der Hand reingeschmissen. Ein Rückblick. Ende der 80er Jahre arbeiten 2000 Menschen in dem wichtigsten Industriebetrieb der ostvorpommerschen Region. Nach der Wiedervereinigung 1990 allerdings brechen sehr rasch sehr viele Auftraggeber weg. Den Rest erledigt die neue Konkurrenz aus dem Westen mit ihren moderneren, effizienteren Produktionsanlagen. 1993 wird aus dem vormaligen VEB eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Als die Eisengießerei Torgelow GmbH durch die zweite Insolvenz geht, halten zeitweilig nur noch 60 Mitarbeiter die Stellung. Sie sehen ihre Überlebenschance in dem steigenden Bedarf der Windenergiebranche an tonnenschweren Gussteilen, erzählt Peter Krumhoff, der vor 8 Jahren aus Hamburg nach Torgelow gekommen ist. Also wir stellen zum Beispiel Rotornarben und Maschinenträger für Windkrafträder her. Längst stehen in der alten Halle neue Schmelzöfen und Gießanlagen, computergestützt geregelt und überwacht, denn das Eisen muss zunächst bei möglichst exakt 1350 Grad Celsius geschmolzen werden. Doch ohne körperliche Anstrengung geht es auch heute nicht, wenn Männer in schweren, goldfarbenen Hitzeschutzmänteln das weißglühende flüssige Metall in die vorbereiteten Formen gießen. Insgesamt finden hier derzeit rund 400 Leute gut bezahlte Arbeit, darunter die Konstrukteure um Stefan Briel, die sogar eigene Erfindungen zum Patent anmelden konnten. Dann lass uns das in die Türme integrieren. Dann ist deine schöne Kugel zwar weg. Ja, das sieht doch so gefällig aus. Hinter dem markenrechtlich geschützten Namen City Safe zum Beispiel stecken mobile gusseiserne Antiterrorsperren. In Torgelow entwickelt nach dem todbringenden LKW-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt 2016. Uns hat der Anschlag in Berlin doch stark mitgenommen und wir dachten, da könnte man vielleicht mit unserem Werkstoff auch was dagegen tun. Wir wollten natürlich irgendwas haben, was uns nicht einengt, sondern wir wollten irgendwas entwerfen, was eine offene Gesellschaft ermöglicht. Die Leute sollen durchgehen können, sollen es eigentlich gar nicht merken, dass sie von den LKWs getrennt werden. Eine mobile Antiterrorsperre besteht aus drei hüfthohen weiß-rot gestrichenen Pollern, jeweils komplett aus Gusseisen und rund 800 Kilogramm schwer. Sie kommen schlank daher, ganz im Gegensatz zu den massiven Betonklötzen, die zur Sicherung von Großveranstaltungen üblich geworden sind. Videoaufnahmen von den Crashtests zeigen, dass die City Safe Poller das ultimative Stoppzeichen für fahrende Lastkraftwagen sind. Die Bayerische Landespolizei setzte sie erstmals 2017 auf den Weihnachtsmärkten in München, Nürnberg und Augsburg ein. Seitdem arbeiten die Torgelower zahlreiche weitere Bestellungen aus dem In- und Ausland ab, so Geschäftsführer Peter Krumhoff. Das ist ein Produkt, was wir selbst erfunden haben. Das ist sehr untypisch für Gießereien. Das Gros unserer Produktion ist nach wie vor Kundenguss. Das heißt viel für die Windenergie. Auf den Internetseiten kann man die Firmenphilosophie der Eisengießerei Torgelow kennenlernen. Sie lautet getreu dem Motto von US-Präsident John F. Kennedy: Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden. Übersetzt für die Vorpommern heißt das, sie verdienen ihr Geld mit eisernen Alternativen für teurere Stahlkonstruktionen, und zwar auch in den USA. Also alles, was Windenergie angeht, geht im Moment noch relativ stark in den zentralamerikanischen Markt, in den sogenannten Wind Belt. Andere Sachen wie Turbinengehäuse gehen im Wesentlichen an die Ostküste. Und in Zukunft sind wir jetzt an der Erschließung von Märkten, die sich stark auf den Süden konzentrieren, speziell weil dort am meisten Öl und Gas gefördert wird. Das heißt, wir suchen Substitution von Stahlkonstruktion und Stahlguss durch Eisenguss, weil wir damit unser Geld verdienen. Kürzlich hat die Eisengießerei Torgelow den mit 37 Millionen Euro größten Auftrag ihrer Geschichte an Land gezogen. Der für erneuerbare Energien zuständige Siemens-Bereich Gamesa Renewable Energy darf in den nächsten 2 Jahren in den USA einen neuen Windpark bauen und bestellt die dafür nötigen Gussteile in Torgelow. Vor allem die Rotornarben, an denen die Windmühlenflügel oder besser die Rotorblätter hängen. Vorigen April konnten die Eisengießer weltweit erstmalig einen rund 100 Tonnen schweren Prototypen der neuen Narbengeneration formen, und zwar aus einem Guss. Allein dafür nötig 500 Tonnen Formsand. Und, so Stefan Briel, die Dimensionen von den Außenabmessungen, das ist für uns wirklich jetzt Neuland. Wir sind im Bereich von 7 Meter Länge, 5 Meter Durchmesser. Das ist wirklich neu. Und hilfreich im internationalen Wettbewerb etwa mit chinesischen Eisengießereien. Denn nur die wären ebenfalls in der Lage, den Siemens-Gamesa-Auftrag in dieser Form und diesem Umfang zu erfüllen, ist sich Geschäftsführer Krumhoff sicher. Dass die Chinesen diesmal als Zulieferer nicht zum Zuge kommen, könnte mit dem Handelsstreit zwischen den USA und China zu tun haben. Noch jedenfalls belegen die Amerikaner auch aus China eingeführte Gussteile mit erklecklichen Strafzöllen, was deren Verwendung für Industriegroßprojekte in den USA erheblich verteuert. Der Staatssekretär für Vorpommern in der Schweriner Landesregierung, Patrick Dahlemann, SPD, ließ verlauten, der aktuelle Großauftrag für die Torgelower Eisengießerei habe damit durchaus auch zu tun. Auf unsere Nachfrage antwortete Siemens Gamesa, man kommentiere Angelegenheiten von Wettbewerbern nicht. Nur so viel, mit den Torgelowern habe man bereits gute Erfahrungen gemacht. Die wiederum sind seit 6 Jahren auf dem US-Markt aktiv. Das ist mutig, weil es auch zwischen der Europäischen Union und den USA immer noch staatlich gewollte Handelsbeschwernisse gibt. Das geplante Freihandelsabkommen wäre ein Fortschritt vor allem für mittelständische Unternehmen gewesen, meint Peter Krumhoff und bedauert das jähe Ende von TTIP. Doch für die jetzt anstehenden Lieferungen in die USA sei die Eisengießerei Torgelow GmbH gerüstet, denn wir sind gewohnt, amerikanische Zulassungsprobleme zu lösen. Wir sind gewohnt, amerikanische Visa und andere Einreiseprobleme zu lösen. Es würde an der täglichen Arbeit nicht viel ändern, sagt Peter Krumhoff, Geschäftsführer der Eisengießerei in Torgelow. Silke Hasselmann hat ihn getroffen.